siehst verdammt gut aus, auch noch nach all den Jahren. Dein Blick ist heute noch von einem sanften Schaf wieder werden wahr, ganz tief in mir. Pfeifst du immer noch im Fahrstuhl Spanish Eyes? Ich bin selbst erstaunt, wie gut ich das noch weiß. Alles scheint so, wie es einmal war. Hörst du denn noch immer El Martino, wenn du nachts nicht schlafen kannst? Wie oft hab ich in deinen Armen ganz verträumt mit dir getanzt? Hörst du denn noch immer unsere Lieder? Denkst du immer noch an unsere Zeit? Die wilden Jahre sind vorüber, doch die Liebe in uns bleibt. Du warst ein Teil von mir, das spür ich heute noch, denn deine ganze hab ich so gern gemocht. So verrückt wie du kann keiner sein. Du hast, ich liebe dich, an jede Wand gesprüht. An deiner Seite hab ich mich so frei gefühlt. All die Träume sind noch immer da. Hörst du denn noch immer